sagen tut ihr nicht, egoistische Kapital, was auch es ist, für mein bestes glänzendes Gesicht. Da sitzt ihr nun, hier auf dem Thron, und haltet sie ohne das Gericht, der ewigen eure Löhne regiert, die Freiheit, das Recht, alles zerbricht. Aber noch ist nicht zu spät, noch steht der deutsche Mann hier nur unrechtlich. Mit eisernem Willen kämpfen wir dagegen an. Nicht umsonst sei das Blut der Väter vergossen, ja geopfert fürs deutsche Land. Weit wie sie wollen wir ihnen gleichen, nur so werden wir unser Ziel erreichen. Ich erwarte den Tag, von dem sie uns macht, elendig zerbricht, das Volk endlich erwacht, dann halten wir Gericht. So schnell geb ich mich nicht geschlagen, eher sterbe ich, als ein Knecht hab zu leben, als Kämpfer für die Freiheit und der deutschen Ehre. Mit aller Gewalt werde ich mich wehren, das Reich erblüht und dem Volk wird gegeben, das heißt, meine Kinder mit Freiheit können leben. Das Reich erblüht und dem Volk wird gegeben, das heißt, meine Kinder mit Freiheit können leben. Ich erwarte den Tag, von dem sie uns macht, elendig zerbricht, das Volk endlich erwacht, dann halten wir Gericht.